Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 14 von Gabelbissen. Die heutige Folge wird vegetarisch, aber dennoch, naja, wie soll man sagen, ziemlich deftig. Ich persönlich bin ja ein leidenschaftlicher Wanderer im Sommer und im Herbst und treibe mich gerne im Gebirge herum, in den österreichischen Alpen und ja, sonst auch überall. Und im Winter bin ich auch ein leidenschaftlicher Skifahrer. Und wenn man mal so den ganzen Tag in den Bergen unterwegs ist, tja, was bekommt man dann? Hunger. Ja, und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, wenn ich da so auf eine Hütte komme, dann gelüstet es mich ganz stark nach einem Gericht. Und zwar nach den Kasnockerln oder auch Käseknöpfle genannt oder Kasspatzeln. Da gibt es viele Bezeichnungen dafür. Und somit habe ich mir gedacht, widme ich die heutige Sendung den Kasnockerl. Und zwar darf ich euch kulinarisch in das schöne kleine Vorarlberg entführen. Denn dort sind die Kasspatzeln, Kasnockerl, wie auch immer wir sie nennen wollen, eigentlich ein ganz, ganz typisches Gericht. Ja, woher kommen die Nockerl eigentlich? Die Nockerl basieren ja eigentlich auf den Spätzle. Spätzle war ein Gericht, das die Alemannen nach Österreich gebracht haben. Und zwar haben die Alemannen seinerzeit das Gebiet des heutigen Vorarlbergs besiedelt. Ja, und um es ganz, ganz genau zu sagen, die Spätzle kommen aus dem badischen Bereich und sind eigentlich, ja, muss man so mal sagen, relativ schwierig in der Herstellung. Und das Rezept wurde seinerzeit meist von Generation zu Generation weiter vererbt. Wie bereits erwähnt, besiedelten die Alemannen das heutige Vorarlberg und so gelangten die Spätzle in unsere Region. Dort wurden sie verfeinert, verändert etc. Und somit haben die heute typischen Nockerl oder auch Knöpfle genannt, bis auf das Mehl eigentlich mit den Urspätzle nicht mehr viel gemeinsam. Bei Spätzle wird zum Beispiel ein eigenes, viel gröberes Mehl verwendet, als man jetzt bei Nockerl verwendet. Bei Nockerl kann man zum Beispiel wunderbar ein griffiges, aber auch glattes Mehl verwenden. Habe ich beide schon probiert, sind eigentlich immer was geworden. Und eines war früher auch gleich, und zwar wurden die seinerzeit auf der Basis Mehlwasser angerührt, also sprich die Spätzle und auch die Knöpfle, sprich Nockerl. Doch heutzutage nimmt man bei den Nockerl Milch anstelle des Wassers. Und eine große Streitfrage gibt es sowohl bei Nockerl als auch bei den Spätzle. Und zwar, wie viele Eier kommen in den Teig? Manche meinen zum Beispiel, dass bei Nockerl ein Ei auf 500 Gramm Mehl vollkommen ausreichend ist. Andere wiederum meinen, ja, man muss mindestens ein Ei pro 100 Gramm Mehl verwenden. Tja, was genau richtig ist, man kann schwer sagen. Ich persönlich verwende immer für ca. 250 Gramm Mehl ein Ei und hatte ehrlich gesagt bis jetzt immer wunderbare Nockerl, also noch nie ein Problem damit. Bei Spätzle hingegen werden auf jeden Fall pro 100 Gramm Mehl ein Ei verwendet. Also Spätzle, man sieht, beinhalten auf jeden Fall viel mehr Eier als die Nockerl. Und auch bei der Zubereitung, wie man die ganze Sache formt, unterscheiden sich Nockerl von den Spätzle. Und zwar, die Nockerl forme ich mit einem eigenen Nockerl-Sieb. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein großes Sieb, das ich auf den Topf oben drauflege und darin sind ein größere Löcher, also nicht so schön feinmaschig wie ein Sieb, das wir kennen, zum Beispiel zum Nudelabseihen oder um ein Mehl zu sieben. Nein, das sind um einiges größere Löcher. Ich persönlich bin aber eher der Fan vom sogenannten Nockerlhobel. Das Ganze sieht wie folgt aus. Und zwar habe ich eine längliche metallische Form mit den gleichen Löchern wie im Nockerlsieb und darauf befindet sich ein Kunststoffschlitten, also Schlitten so ein Zylinder mehr oder weniger. In den fülle ich dann meinen Nockerlteig ein und dann fange ich an, hin und her zu fahren. Und dadurch tropfen die Nockerl schön ins kochende Wasser rein. Ja, die Spätzle hingegen, die werden ganz, ganz anders gemacht. Und zwar werden die mit einem Messer mehr oder weniger abgeschabt. Das kann man sich so vorstellen, ich habe ein Holzbrettchen, darauf befindet sich mein Spätzleteig. Und mit dem Messerrücken, also nicht mit der Seite, die schneidet, schabe ich vorsichtig die Spätzle ab. Das Ganze sieht dann aus so wie, naja, wie soll man sagen, wie unförmige Nudeln. Und genau diese Schaben ist übrigens die Kunst beim Spätzle zubereiten. Und das wird eigentlich von jemandem, der das richtig macht, immer nur per Hand gemacht. Es soll angeblich auch einige Geräte geben, aber ehrlich gesagt, das Ergebnis dabei ist bei weitem nicht das, als wenn ich es per Hand mache. Und ihr könnt euch vorstellen, die Zubereitung von Spätzle ist im Gegensatz zu den Nockerl schon sehr, sehr aufwendig. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was über die Geschichte der Spätzle und Nockerl erfahren und ich würde sagen, kommen wir zum eigentlichen Hauptthema, den Käsknöpfle oder Käsnockerl. Es gibt eigentlich von diesem Gericht viele, viele Varianten in Österreich. Doch für die Vorarlberger gibt es im Grunde nur zwei Varianten, die als typisch und regional angesehen werden. Die einfache Version setzt einfach auf eine einzige Käsesorte. Und die komplizierte und eigentlich die ganz, ganz typische setzt auf drei Sorten Käse. Da hätten wir auf der einen Seite einen Bergkäse. Bergkäse kennen wir, das sind einfach eher so härtere Schnittkäse mit einem kräftigen Aroma. Als zweiten Käse wird hier der sogenannte Reiskäse verwendet. Reiskäse ist eine ganz spezielle Variante des Appenzeller. Appenzeller ist sicherlich jedem eher ein Begriff. Nur der Appenzeller ist ja auch ein Bergkäse, der Reiskäse nicht. Das Ganze beruht auf eine längst vergangene Zeit, denn hier haben die Bauern in den Wintermonaten Käse gemacht, nach dem Prinzip des Appenzellers. Doch dies wurde nicht wie beim Appenzeller in den Bergen gemacht, sondern im Tal und zur Fütterung wurde Heu verwendet. Und eben dieses Heu hat der Milch einen speziellen Geschmack verliehen und somit wurde das Ganze auch an den Käse weitergegeben. Ja, und dadurch ist dann der Reiskäse entstanden und der hat einen sehr speziellen, aber wunderbar würzigen Geschmack. Und von der Konsistenz her ist er auch ein bisschen anders als der Appenzeller. Man kann sich das Ganze als eher speckig vorstellen, also sprich ein bisschen fester und ja. Ja, und als dritten Käse hätten wir noch den Sauerkäse. Der Sauerkäse soll, so sagt man, ursprünglich aus dem Gebiet des Montafon stammen. Und wurde bereits um 1240 erstmalig urkundlich erwähnt. Er ähnelt in etwa dem Tiroler Graukäse, ist im Grunde ein sogenannter Sauermilchkäse, sprich das heißt, um die Milch zu Käse umzuwandeln, wird hier nicht auf Lab gesetzt, wie wir es eigentlich von den anderen Käsesorten kennen. Nein, hier setzt man auf Milchsäure. Dadurch gerinnt die Milch, das Ganze wird dann abgetropft und zu kleinen Laiben geformt. Und schon habe ich meinen Sauerkäse. Also wir wissen jetzt schon einiges über die Nockerl und auch über die Käsesorten, die verwendet werden. Und ich würde mal vorschlagen, kommen wir heute gleich mal zum Gericht der klassischen Käseknöpfle. Für 4 Portionen benötigen wir ein halbes Kilogramm Mehl, 2 Eier, ca. 140 ml Milch, dazu dann später ein bisschen mehr. Dann benötigen wir noch eine Prise Salz und je 100 Gramm Bergkäse, Reiskäse und Sauerkäse. Und zu guter Letzt noch so ca. 200 Gramm geröstete Zwiebel. Wer jetzt nicht so der Fan von gerösteter Zwiebel ist, kann die auch durchaus wegfallen lassen. Das tut dem Ganzen nicht viel ab. Schmeckt auch ohne den Zwiebeln sehr gut. Zunächst müssen wir einmal das Mehl mit den Milch und die Eiern zu einem glatten Teig verrühren. Ich habe vorhin erwähnt, ca. 140 ml Milch. Beim Nockerlteig ist es wichtig, dass man die richtige Konsistenz erreicht. Er darf auf der einen Seite nicht zu fest sein. Wenn er zu fest ist, haben wir ein bisschen ein Problem mit unserem Nockerlsieb oder Nockerlhobel. Und auf der anderen Seite darf er auch nicht zu flüssig sein. Das Ganze bedarf ein wenig Übung, aber glaubt mir, es klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber ihr habt den Dreh relativ schnell heraus. Ja, und der Grund, warum ich gesagt habe, ca. 140 ml, war eben jener, weil es kann sein, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Milch benötigt, aber es kann auch sein, dass ihr ein bisschen weniger benötigt. Aber mit 140 ml seid ihr schon mal im guten Bereich. Sobald wir den Teig fertig haben, bringen wir in einem Topf Salzwasser zum Kochen. Also sprich zunächst das Wasser zum Kochen bringen und danach geben wir das Salz hinein. Und nun geben wir unseren Teig durch das Nockerlsieb bzw. den Hobel und lassen die Nockerl so lange köcheln, bis sie quasi oben aufschwimmen. Das ist dann der Indiz, dass die Nockerl fertig sind. Während das Ganze köchelt, können wir schon mal den Käse reiben bzw. zerkleinern. Also wenn er sich nicht reiben lässt, einfach mit einem Messer in schön kleine Stücke schneiden. Im Anschluss sollte man laut Originalrezept eine Holzschüssel nehmen. Man kann aber auch, wenn man möchte, eine andere Schüssel nehmen. Da sollte man da vielleicht darauf achten, dass diese ein bisschen angewärmt ist. Denn die Idee hinter der Holzschüssel ist folgende. Diese hält die Temperatur der Nockerl länger als zum Beispiel jetzt eine Schüssel aus Aluminium oder Glas. Und nun schichten wir das Ganze in die Schüssel. Zunächst geben wir eine Schicht Nockerl hinein. Und darauf kommt dann eine Schicht Käse, sprich die Mischung aus den drei typischen Käsen. Dann kommt wieder eine Schicht Nockerl, dann eine Schicht Käse etc. etc. bis die Schüssel voll ist. Und als oberste Schicht kommt dann der Röstzwiebel. Tja, dann können wir das Gericht im Endeffekt auch schon servieren. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von einem grünen Salat, aber auch einem Krautsalat. Passt für mich persönlich wunderbar dazu. Doch in Vorarlberg würde man das nicht so essen. Die Vorarlberger würden zu den originalen Käsknöpfe lieber einen Kartoffelsalat essen oder Apfelmus. Ich persönlich kann mir den Kartoffelsalat durchaus vorstellen, aber ehrlich gesagt, das Apfelmus, ich weiß nicht so recht. Aber gut, ich habe euch ja schon in der Mohnfolge erzählt, dass es auch Leute gibt, die zu den Mohnnudeln aus dem Waldviertel Sauerkraut dazu essen. Kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich könnte euch heute noch ein zweites Rezept präsentieren. Und das zwar auch Käsnockerl sind, aber im Grunde doch anders gemacht werden. Und zwar möchte ich euch das Rezept für überbackene Käsenockerl vorstellen. Ist ebenfalls aus dem Vorarlbergerischen, aber wird doch etwas anders gemacht als die klassische Variante. Für 4 Portionen benötigen wir ein halbes Kilogramm Mehl, 3 Eier, ca. 140 ml Milch. Hier gilt übrigens das gleiche wie auch bei den klassischen Käsknöpfeln, was die Milch betrifft. Des Weiteren benötigen wir Salz, 125 Gramm Bergkäse. Außerdem benötigen wir 250 ml Sauerrahm, 150 Gramm Emmentaler und 70 Gramm zusätzlichen Emmentaler, den wir noch zum Bestreuen benötigen. Des Weiteren benötigen wir gemischte Kräuter. Hier könnt ihr zum Beispiel einen Schnittlauch nehmen, Petersilie, Basilikum, Oregano etc. etc. Also das ist dann euch überlassen. Und zu guter Letzt noch etwas Butter. Hier müssen wir zunächst im ersten Step den Bergkäse fein reiben. Also nehmt am besten eine Vierkantreibe mit der feinen Stufe. Und das mischen wir dann anschließend mit dem Mehl, den Eiern und der Milch und verrühren es zu einem glatten Teig. Wie bereits erwähnt, solltet ihr zu wenig Flüssigkeit haben, könnt ihr ruhig noch etwas von Milch dazugeben. Und anschließend geben wir den Teig wieder in unser Nockerlsieb oder in den Hobel und lassen das Ganze in kochendes Salzwasser tropfen und für einige Minuten kochen lassen. Aufgrund des Käses werden die Nockerl nicht so schnell aufschwimmen, darum sage ich explizit dazu, für einige Minuten kochen lassen, weil Aufschwimmen ist hier nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass die Nockerl schon fertig sind. Im Anschluss müssen wir die ganzen Nockerl abseihen und gründlich abtropfen lassen. In der Zwischenzeit erhitzen wir eine Pfanne und lassen Butter darin schmelzen. Und im Anschluss werden die Nockerl darin einmal schön durchgeschwenkt. Nun widmen wir uns dem Emmentaler und dieser wird gerieben. Das muss nicht so fein sein wie beim Bergkäse, kann ruhig etwas gröber sein. Die Kräuter werden klein gehackt und mit dem Sauerrahm einmal vermengt. Danach nehmen wir eine Auflaufform und fangen an, diese zu buttern. Und in dieser vermischen wir unsere Nockerl mit dem Kräuterrahm und dem geriebenen Emmentaler. Das Ganze wird schön durchgerührt, anschließend glatt gestrichen. Und darauf geben wir dann die restlichen, sprich die 70 Gramm geriebenen Emmentaler. Ja, und diese ganze Mischung stellen wir anschließend für 20 bis 30 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in unser Backrohr. Wenn ihr Heißluft verwendet, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, reduziert die Temperatur auf 160 Grad Celsius. Dann haben wir nämlich die gleiche Backzeit wie bei der Ober-Unterhitze mit 180 Grad. Ob euer Gericht fertig ist, erkennt ihr daran, dass sich oben eine schön goldbraune Käsekruste gebildet habt. Wenn ihr das habt, könnt ihr das Gericht aus dem Ofen holen und diesmal auch wieder mit einem frischen grünen Salat servieren. Oder ein Salat, den ich persönlich vor kurzem für mich entdeckt habe, das Grazer Krauthäuptl. Das ist eine ganz spezielle Salatzüchtung. Und zwar kann man sich das so vorstellen wie einen Eisbergsalat, nur vielleicht ein bisschen unförmiger und mit einem Mehr an Geschmack. Sprich, man hat die Knackigkeit eines Eisbergsalats, aber den Geschmack von einem grünen Kopfsalat. Finde ich eine total tolle Mischung, schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut, aber leider nicht überall zu bekommen. Zum Abschluss noch etwas in eigener Sache. Vor einiger Zeit habe ich bereits schon in Twitter darüber sinniert, und zwar überlege ich, ob ich nicht vielleicht einmal ein Gabelbissen-Hörertreffen in Wien veranstalten könnte. Wenn ihr Interesse daran hättet, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Twitter, ab.net oder auch per E-Mail oder wenn ihr wollt auch per Facebook kontaktiert. Ob, wie, wann ein Treffen zustande kommen wird, werde ich euch in den nächsten Folgen informieren. Und keine Sorge, ich werde das nicht kurzfristig verkünden, sondern ich werde schon eine gewisse Vorlaufzeit haben, denn ich weiß, es hört ja nicht jeder den Podcast am Tag des Release. Und wenn ich dann 2 Tage nachdem das Treffen veranstalte, ja, werden vermutlich nicht allzu viele Leute kommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Sendung wieder mal ein österreichisches Gericht etwas näher bringen. Und vielleicht habe ich heute dem einen oder anderen Lust gemacht, das mal selbst zu probieren. Und somit wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei ab.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.